Scheiß auf Fame und Geld, scheiß auf Hype und Klicks. Ich versuche mich zu ändern, doch es ändert nichts. Und die Kids da draußen hören jeder meiner Sätze. Sie sagen, ich wär der Beste, doch ich fühl mich wie das Letzte. Meine Family ist safe, der Plan ist aufgegangen. Und ich bretter mit 300 auf der Autobahn. Jeder fragt nach Selfie oder Autogramm. Doch es fühlt sich an, als wär ich in meinem Traum gefangen. Und vielleicht steig ich in die Benzer und fahr einfach fort. Ich halt nicht an, aber ich halt mein Wort. Fick den Scheiß-Rekord. Fick Gucci, fick Michael Kors. Und fick die Nummer 1 Awards. Rolex Uhren und Millionen, egal was ich für'n Scheiß besitze. Scheißegal, ob ich im Ford oder im Daimler sitze. Ich hätte nie gedacht, dass ich die alte Zeit vermisse. Der Mann ist einsam an der Spitze. Bruder, sag mal, bin ich wieder frei? Und es zieht mich immer tiefer rein. Sie sagen, alle kennen meine Lieder, aber ich erkenne mich nicht mehr wieder. Bruder, sag mal, bin ich wieder frei? Und es zieht mich immer tiefer rein. Sie sagen, alle kennen meine Lieder, aber ich erkenne mich nicht mehr wieder. Und keiner von euch kann's verstehen. Ich würde gerne drüber reden, doch kein Plan mit wem. Alles gut, Brat, dann kein Problem. Alle sehen das Lachen, doch keiner sieht die Tränen. Du willst ein Haus im Garten, du willst Platinplatten, einen krassen Wagen, du kannst alles haben. Ich hab zwei Söhne, die zu Hause warten. Du willst ein Platz an der Sonne, ich will ein Platz im Schatten. Und die Uhr an meiner Hand kostet 50 Riesen. Aber trotzdem bin ich nicht zufrieden. Ja, ich kann mir kaufen, was ich will, aber keine Menschen, die mich lieben. Rolex Uhren und Millionen, egal was ich für Scheiß besitze. Scheißegal, ob ich im Ford oder im Daimler sitze. Ich hätte nie gedacht, dass ich die alte Zeit vermisse. Der Mann ist einsam an der Spitze. Bruder, sag mal, bin ich wieder frei? Und es zieht mich immer tiefer rein. Sie sagen, alle kennen meine Lieder, aber ich erkenne mich nicht mehr wieder. Bruder, sag mal, bin ich wieder frei? Und es zieht mich immer tiefer rein. Sie sagen, alle kennen meine Lieder, aber ich erkenne mich nicht mehr wieder.